Sie nicht für mich liegen, wenn es sie schreiben, das können sie. Wir können den Sänger in Ketten legen, aber niemals an ihn. Ihr könnt alle unbequemen an die Wurzel eine nehmen. Für die ganze Freiheit gibt es keinen Zaun. Wollen wir die Welt gestalten, kann die Macht gefangen halten. Aber keine Macht der Welt will gar nicht auf. Macht der Gedanke auf solche Regeln, dass unser Träumen Gewalt geschieht. Ihr könnt den Sänger in Ketten legen, aber niemals ein Lied. Ganze Völker können knechten, unterdrücken und errechnen. Und in freier Sache geht er zum Verbaut. Immer werden Idealisten, Wagemut, Kaliatisten, die noch für uns ein Lehrer und Frau. Stärkste Kette ist die Tragödien. Sie ist so stark wie ihr schlechtes Glied. Ihr könnt den Sänger in Ketten legen, aber niemals ein Lied. Ihr könnt alle Querulanten zu verfächern und verbannen und für vogelfrei und abschlussreich erklären. Ihr könnt Engels zu leben, doch wer weiß, wo wir leben, wenn die letzten Hunde abgeschossen werden. Solange wir singen, die Welt bewegen, bestimmen wir, was uns geschieht. Ihr könnt den Sänger in Ketten legen, aber niemals ein Lied. Wir rufen Feuer und führen zum Segen, wie die Zündschnur zum Dynamit. Wir können den Sänger in Ketten legen, aber niemals ein Lied. Wir können den Sänger in Ketten legen.